Erste, das Volk beschwerte sich lautstark bei Jahwe, weil es ihnen schlecht ging. Als Jahwe das hörte, wurde er sehr wütend, und ein Feuer, das von Jahwe kam, brach unter ihnen aus und verbrannte einen Teil des Lagers. Zweiter, daraufhin rief das Volk Mose um Hilfe. Mose betete zu Jahwe, und das Feuer begann zu erlöschen. Dritter, deshalb heißt dieser Ort Taberah, weil dort das Feuer Jahwes unter ihnen ausbrach. Vierter, die Fremden, die unter den Israeliten waren, bekamen große Lust auf Fleisch. Deshalb begannen auch die Israeliten wieder zu klagen und sagten, wer gibt uns jetzt Fleisch zu essen? Fünfter, wir denken an die Fische, die wir in Ägypten kostenlos essen konnten, und an die Gurken, Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Sechster, aber jetzt sind wir kraftlos, denn es gibt nichts anderes zu essen, wir sehen nur noch das Manna. Siebter, das Manna sah aus wie Korianderkörner und glänzte wie Bdelliumharz. Achter, die Leute gingen umher, sammelten es auf und malten es in Handmühlen oder zerrieben es im Mörser. Dann kochten sie es in Töpfen und machten daraus Fladenbrot, das wie Kuchen mit Öl schmeckte. Neunter, wenn nachts Tau auf das Lager fiel, fiel auch das Manna darauf. Zehnter, als Mose hörte, wie das Volk nach Familien geordnet vor seinen Zelten klagte, wurde Jahwe sehr zornig, und Mose war auch sehr unzufrieden. Elfter, da sagte Mose zu Jahwe, warum lässt du es deinem Diener so schlecht gehen, und warum bin ich dir nichts mehr wert, dass du mir die Last der Führung dieses ganzen Volkes aufbürdest? Zwölfter, habe ich denn dieses ganze Volk empfangen oder geboren, dass du mir jetzt befiehlst, trage es an deiner Brust, wie eine Amme ein Baby trägt, in das Land, das du seinen Vorfahren versprochen hast? Dreizehnter, woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben? Sie klagen mir und rufen, gib uns Fleisch zu essen. Vierzehnter, ich kann die Last, die mir mit diesem ganzen Volk aufliegt, nicht allein tragen, sie ist zu schwer für mich allein. Fünfzehnter, wenn du mir das antun willst, dann töte mich lieber sofort, wenn ich dir wichtig bin, damit ich dieses Leid nicht mehr sehen muss. Sechzehnter, da befahl Jahwe Mose, rufe mir 70 Männer von den Ältesten der Israeliten zusammen, die du als Älteste und Anführer des Volkes kennst. Bringe sie mit zum Zelt der Begegnung, damit sie dort bei dir stehen. Siebzehnter, dann werde ich herabkommen, um dort mit dir zu reden. Ich werde etwas von dem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie dir helfen, die Last der Führung dieses Volkes zu tragen, und du sie nicht allein tragen musst. Achtzehnter, und zum Volk sollst du sagen, reinigt euch für morgen, dann werdet ihr Fleisch zu essen bekommen. Denn ihr habt laut vor Jahwe geklagt und gesagt, wer gibt uns jetzt Fleisch zu essen? In Ägypten ging es uns besser. Darum wird Jahwe euch Fleisch geben, das ihr essen könnt. 19. Ihr sollt es nicht nur einen, zwei, fünf, zehn oder 20 Tage essen, 20. sondern einen ganzen Monat lang, bis es euch zum Hals heraushängt und euch ekelt. Denn ihr habt Jahwe, der unter euch ist, verachtet und vor ihm geklagt und gesagt, warum sind wir überhaupt aus Ägypten ausgezogen? 21. Da antwortete Mose, das Volk, bei dem ich bin, zählt 600.000 Männer zu Fuß, und du versprichst, ich werde ihnen Fleisch geben, das sie einen ganzen Monat lang essen können. 22. Können so viele Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, bis es genug ist, oder sollen alle Fische des Meeres für sie gesammelt werden, bis es genug ist? 23. Jahwe aber sagte zu Mose, ist Jahwes Macht denn begrenzt? Jetzt wirst du sehen, ob mein Versprechen wahr wird oder nicht. 24. Da ging Mose hinaus und berichtete dem Volk die Worte Jahwes. Dann rief er 70 Männer von den Ältesten des Volkes zusammen und ließ sie sich rings um das Zelt aufstellen. 25. Da kam Jahwe in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm etwas von dem Geist, der auf Mose war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Als der Geist auf sie kam, begannen sie zu prophezeien, aber danach nicht mehr. 26. Zwei Männer, Eldad und Medad, waren im Lager geblieben. Auch auf sie kam der Geist, denn sie gehörten zu den Ausgewählten, waren aber nicht zum Zelt gegangen. So begannen sie im Lager zu prophezeien. 27. Da lief ein junger Mann zu Mose und berichtete ihm, Eldad und Medad prophezeien im Lager. 28. Da antwortete Josua, der Sohn Nuns, der Mose von Jugend an gedient hatte, und sagte, mein Herr Mose, halte sie auf. 29. Mose aber erwiderte ihm, willst du dich für mich einsetzen? Ich wünschte, das ganze Volk Jahwes würde prophezeien, wenn Jahwe seinen Geist auf sie legen würde. 30. Danach kehrte Mose mit den Ältesten der Israeliten ins Lager zurück. 31. Da kam ein Wind von Jahwe auf, der Wachteln vom Meer brachte und sie etwa eine Tagesreise weit in alle Richtungen um das Lager herumfliegen ließ, ungefähr einen Meter über dem Boden. 32. Das Volk arbeitete den ganzen Tag, die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag und sammelte Wachteln ein. Wer am wenigsten sammelte, bekam eine sehr große Menge, und sie breiteten die Wachteln weit um das Lager herum aus. 33. Doch während sie noch das Fleisch aßen, bevor es aufgegessen war, wurde Jahwe zornig über das Volk und schlug es mit einer sehr schweren Plage. 34. Deshalb heißt dieser Ort Kibrot Hatava, denn dort begrub man die Leute, die nach Fleisch verlangt hatten. 35. Von Kibrot Hatava zog das Volk dann weiter nach Hazeroth und blieb dort.